the Sheriff, but I didn't shot no refugee. Spiele Didgeridoo, während die Welt auf Panzern basiert, wie das Weltbild eines Aborigines. Nies, nies, Master Beavis, alles ist frisch, alles ist neu. Du kennst es und freust dich scheu, das Geräusch, den Kaffee aufzuschneiden, streust Salz aufs Ei, während andere verzweifeln, Toast und Bacon streifen, zu Ninja Turtles feiern. Ich habe seltsame Vergleiche, sie sind breit und gefächert. Heiteres Wetter, harte Brötchen und Backen, Rapper, ich trag auch öffentlich mal gerne leichten Sweater, während ich Exodex hol, wie die Kepler-Teleskope oder Laplenderfälle. Und die Frage ist nicht, kannst du das stemmen? In Wesseln, Exzentra, extra, wieso? Die Frage ist, ob der Inhalt des Akmariums, das Splattern über alles lohnt, die Avantgarde thront nur. Meine Hund, ich liegen gewohnt nackt auf dem Boden, die Fanfare tont, tönt, tönt, tatut, tara. Ich hole Katie aus dem Schlaf, klingel durch die PKK wegen Herbringen. Ich klingel durch die EDK, zehnmal Heringe, die Warteschleife einmal mehr, und ich würde ein Erfling und klingel durch die Tetrapax und die Ehrenwerte Sekretärin. Sie verweist meine Beschwerde an den allerkleinsten, leinsten Fährling, Lehrling. Ich lass mal klingeln sein, es nennt Kebab danach. Und die Make-up-Werbung und die verzweifelten Gesichter der Stars läuft in Dauerschleife wie das GIF eines Kipplers oder Telekanal. Ich nehme meine Hut und schenke ihn einem zu bitteren Zebra, aber bitte regional, rationale Zebra-Streifen zur Abendunterhaltung und im besten Sendezeit in Kamelogik. Die empfohlene Talisdosis werden sie überschreiten. Bei weiterem Chile-Aft ist die Verpackungsbeilage eine weitere Timeline eben noch fest angestellt. Bei Kabel Deutschland doch dann schon vernappelt an dem armen, am Harz nagenden Scheiß Deutschland. Fadendreieck anstatt Fadenkreuz. Das Abendland wirkt sehr aufgescheucht wie eine Hüftburg, eine Deckenburg. Sitzen drunter und suchen das Kabel zum Stecker zu dem Megafon. Doch ich finde nur Decken und zu wenig Wohnplatz. Ich suche dieser Wanne wie, wo ich mein Hörer hab. Aber ich erweiter meinen Palast per Kirschkernkraft. Ich baue ein Heim aus dem Dürrfleischersatz, falls mein Nazi-Schatz in kein Körbchen reinpatzt. Ja, die Party ist aus, spill out, lass sie raus. Schwappen, auf einmal wachsen manchen Beine, als hätten sie Kaulquappen. Und das wirft ein schlechtes Bild auf mich, als wär ich ein Bullilux. Viele stehen sehr unter Kopidruck, setzen sich modebewusst daneben wie im Sozius. Doch die Geschichten aus der Gruft sind wie Hitler-Dokus einfach ausgelutscht. Also bitte, wer bitte hat schon Lust auf dieses Trittbrett aus Snippets? Ich trinke kein Piranhas und winke Glasperlen nach, fassungslos von dem, was ich in den Tavernen sah. Wir trinken kein Piranhas, zählen Sternbilderrahmen mit Dr. Crump, diesem Anti-Alkoholiker beim Anti-Keks-Thesen der Akademiker. Und das Krümelmonster muss umsteigen auf Karottenvöllerei, ist zu gottlos zum Glück. Haben wir Flottengeld und Polizeiorgane, doch einige Teile haben Organversagen. Ich bin kein Autor keiner Romane, ich bin kein Kurator, kein Motor, kein Antivisor, kein Artweiser und kein Rahmen. Keine Collage, eine totale Style Rolle hatte, Eisbein vegetarisch mit nem Plastikknochen drinne, Schutzpatrone. Du findest mich auf nem Schiff wie Conquistadore. Oh, das hat